weder Weigand noch der Dichter selbst. Und das ist das Anziehendste und Seltsamste an diesem reich gegliederten und schönen Buche, haben Judith zutiefst verstanden. Erst ein Wissen um die seltsamen Phänomene der jüdischen Entsklavung kann uns die Erkenntnisse zu all dem vermitteln, was in vollendet reiner Gestaltung in Danskys Roman vor uns ersteht. Dass dieses Buch zur Zeit, da das Deutsche Kaiserreich noch bestand, vom Verlage Fischer angenommen wurde, ist bezeichnend. Umso bezeichnender aber ist es heute, im Zeitalter der neuen jüdischen Weltherrschaft, dass die Pressegewaltigen es lieber zu Tode schweigen, als sich heute, wo sie dank der Neuordnung hoffen können, die Beziehungen der Wirtsvölker zu den jüdischen Stammesgenossen werde eine gründliche Änderung erfahren, dazu zu bekennen. Mag dieses alles für unseren jungen Dichter, dessen hochbedeutsames Erstlingswerk die neue Judith gewesen ist, auch noch so schmerzlich schwere Folgen haben. Das eine muss ihn trösten und aufrechterhalten auf seiner weiteren literarischen Laufbahn. Er hat als einer der ersten hineingeleuchtet in jene Abgründe und Tiefen, die sich zwischen den Rassen auftun, und wird früher oder später die Früchte seines reinen erkennenden Schauens und Tuns ernten, sofern nur das deutsche Geistesleben irgendwie dazu eigener, selbstherrlicher Kraft sich errettet und emporgeschwungen haben wird. Der Telegraph, Wien, 4. August 1920. Geistesleben und Buchhandel. Erstens. Haben Sie? Mit dieser Frage betritt der Kunde den gewohnten Bücherladen, um ein Werk zu verlangen, das er in einem Buche zitiert oder das er im gedruckten oder gesprochenen Worte hat rühmen hören, und nun geht der Buchhändler daran, das Gewünschte zu suchen. In alphabetischer Anordnung, zumeist nach Verlagshäusern voneinander getrennt, steht da all die Geisteskost in langen Kolonnen bis hoch hinaufgereiht und geschichtet da und wartet des Käufers, der diese rätselhaft stummen und doch so lebendigen Gefährten des Menschen erlöse vom Scheintode, ihrer Verborgenheit, zu lebendiger Wirkung, zu Belehrung und Aufklärung oder zu Vergewaltigung und Irreführung des wandlungsfähigen Geistes. Der Buchhändler nickt und verschwindet, um entweder bald darauf das Gewünschte in Händen haltend wiederzukehren oder mit dem achselzuckenden Bescheid, ist leider nicht vorrätig, den ungeduldigen Sucher abzufertigen. Freilich gibt es da noch den Weg der Bestellung, da ja fast alle Bücher der deutschen Geisteswelt in den ungeheuren Lagerhäusern der Weltbücherstadt Leipzig lagern, von wannen in friedlichen Zeiten in weniger als Wochenfrist, was immer einer begehren mochte, auf den Weg in unsere österreichischen Heimatlande zu finden wusste. Aber freilich, nur der Bücherkundige weiß gemeiniglich so hartnäckig auf der Erwerbung eines Buches zu bestehen, der Unkundige aber verzichtet zumeist auf die bloße Mitteilung des Nichtvorhandenseins auf seine eher zaghaften Wünsche, und so liegt es denn wirklich ganz in der Hand des jeweiligen Buchhändlers, was seine Kundschaft zu lesen bekommt, ja Richtung, Gesinnung und Weltanschauung des einzelnen Buchladenbesitzers ist maßgebend für das, was er auf Lager hält, für die Werke, die er in die Auslage stellt, für die Verlagshäuser, die ihn mit ihren Neuerscheinungen beliefern. Und so sind denn weit mehr, als der Sorglose gemeiniglich ahnt, der Buchhändler und sein Lesestoff entscheidend für die geistige Nahrung seines Umkreises, ja die Durchschnittsanschauung sämtlicher Buchhändler einer Stadt, geradezu richtunggebend für die Geisteskost und also die Weltanschauung der ganzen Bevölkerung. Der nicht von geheimen politischen Plänen beherrschte Buchhändler freilich spaltete in früheren friedlichen Zeiten arglos und in mechanischer Bereitwilligkeit seines Vermittleramtes, indem er mit der Frage »Soll ich das Buch bestellen?« seiner Kundschaft die Beschaffung des Nichtvorhandenen nahelegte. Heute aber, wo der sachliche deutsche Geistesvermittler immer mehr und mehr verdrängt und vertrieben wird von den beweglichen Geistern mit ihren geheimen Welteroberungsplänen, heute wird, kaum geahnt und durchschaut von einer ahnungslosen Bevölkerung, in systematischer und klar bewusster Zielstrebigkeit jene Geistesnahrung immer mehr und mehr dem Leser vorenthalten, die mit den geheimen Plänen der internationalen Weltmacht Zions nicht übereinstimmen. Langsam aber sicher hat das Judentum, namentlich bei uns in Wien, den Buchhandel an sich gerissen. Noch prangen allüberall über den Schaufenstern die altbekannten Namen von Geschlechtern, die schon zu Großväterzeiten der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien die geistige Kost vermittelt hatten. Aber die traurige Kadenz Erwerben, Erben, Verderben hat auch hier in drei Generationen gemeiniglich das Werk der Großväter zerstört. Was diese schufen, wussten die Söhne eben noch zu erhalten, indes es den Enkeln bereits aus kraftlos gewordenen und lässigen Händen entglitt oder aber von den stets auf der Lauer liegenden, stets wachsam regen, stets erwerbslüsternen beweglichen Geistern entrissen wurde. Das alles vollzieht sich in einem stummen und von der Bevölkerung unbemerkten Ringen mit unerbittlicher Konsequenz. Noch zeigen sich dem Einzelnen kaum die Folgen dieses geheimen Prozesses, die in ihrer ganzen Furchtbarkeit erst dann plötzlich grell und unabänderlich zutage treten werden, wenn das Ziel des geheimen Wollens erreicht, wenn die ganze Verwaltung des deutschen Geisteslebens für uns Wiener in feindlich Hände übergegangen sein wird. Dann aber ist es aus mit jedem der internationalen Weltmacht nicht mehr genehmen freien Geiste. Dann wird nichts mehr vorhanden sein, nichts mehr geliefert werden, was den zähen und unbeugsamen Willen widerstreitet, dann ade deutsche Unbekümmertheit des Forschens, deutscher Wahrheitsmut, deutsche Geisteskraft. Dann wird sich wie Wüstensand eine verwirrende, verschwommene, verschwommen machende Welle von Fantastik, öder Wortakrobatik, Beweglichkeit, Relativität und Vieldeutigkeit jeglichen nicht mehr vorhandenen Standpunktes über Herz und Gemüt des deutschen Menschen ausbreiten, die besten und edelsten Uranlagen für alle Zeiten im Keime ertötend.